Morning, good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I said we will do one more devotional and then finish chapter 3. Ich sagte, wir machen noch eine Andacht und beenden dann Kapitel 3. Look, the very powers of heaven, including every angel and authority, now yield in submission to him. Vers 22. Die Mächte des Himmels, einschließlich aller Engel und Gewalten, sind ihm jetzt untertan. I mean, think about it. Denk mal darüber nach. The very powers of heaven, everything submits to Jesus. Alle Mächte des Himmels, alles ordnet sich Jesus unter. You know what's a very interesting thing? Weißt du, was besonders interessant ist? Angels submit. Engel unterwerfen sich. Demons submit. Dämonen unterwerfen sich. But his children don't. Aber seine Kinder nicht. If you really think about this, wenn du wirklich darüber nachdenkst, that God has not given us the right not to submit to him, dass Gott uns nicht das Recht gegeben hat, uns ihm nicht zu unterwerfen, but he has given us the freedom. Aber er hat uns die Freiheit dazu gegeben. Think how many times the Lord said something to us and we did not submit to him. Überleg mal, wie oft der Herr etwas zu uns gesagt hat und wir haben uns ihm nicht untergeordnet. And he did not just wipe us off the face of the earth. Und er hat uns nicht einfach vom Angesicht der Erde getilgt. He gives us that freedom even though we don't have the right. Er gibt uns diese Freiheit, obwohl wir nicht das Recht dazu haben. Now, I many times have had this thought. Schon oft habe ich Folgendes gedacht. I wonder what the powers of heaven think. Ich frage mich, was die himmlischen Mächte denken. When they see how we as God's children don't submit to Jesus. Wenn sie sehen, dass wir uns als Kinder Gottes Jesus nicht unterordnen. I wonder if they shake their head and think, what are these people doing? Ich frage mich, ob sie den Kopf schütteln und denken, was machen diese Menschen? Now, let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. Submission to the authority of Jesus. Die Unterwerfung unter die Autorität Jesu. It is not really something optional for us if we want to experience everything he has. Ist nicht wirklich etwas Optionales für uns, wenn wir alles erleben wollen, was er hat. And I will explain this to you. Ich erkläre es dir. Because there is no authority here on earth unless it is delegated authority. Hier auf der Erde gibt es keine Autorität, es sei denn, es handelt sich um delegierte Autorität. Now I understand. Ich verstehe. That we should submit to Jesus radically simply because he's Lord. Dass wir uns Jesus kompromisslos unterordnen, einfach weil er der Herr ist. You know, we should not even have a second thought of can we get something out of it. Wir sollten nicht einmal einen Gedanken daran verschwenden, was für uns dabei herausspringt. The powers of heaven don't think like that. Die Mächte des Himmels denken nicht so. The powers of heaven submit to him because they know he is Lord of all lords. Die Mächte des Himmels unterwerfen sich ihm, weil sie wissen, dass er der Herr aller Herren ist. And I think this is also why we should yield a permanent and constant submission to Jesus. Ich denke, das ist auch der Grund, warum wir uns Jesus dauerhaft und beständig unterwerfen sollten. But I do want to bring in another aspect here. Aber ich möchte hier noch einen anderen Aspekt einbringen. It's the Apostle James that tells us in the fourth chapter. Es ist der Apostel Jakobus, der uns im vierten Kapitel sagt, submit to God, resist the devil. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. Very interesting. He brings the powers of the spiritual world, the demons. Es ist sehr interessant, dass die Kräfte der geistlichen Welt, die Dämonen, in the same connection with submission to God. In denselben Zusammenhang mit der Unterwerfung unter Gott erwähnt. Let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. You cannot exercise the authority of Jesus without being in submission to Jesus. Du kannst die Autorität Jesu nicht ausüben, ohne ihm unterworfen zu sein. Because it's a delegated authority. Denn es ist eine delegierte Autorität. But once you understand that totally yielding submission to Jesus, sobald du aber die völlige Unterwerfung unter Jesus verstehst, to whom all authority has been given, dem alle Autorität übertragen wurde, this will cause you to also live in the same authority that he has. Wirst du auch in der gleichen Autorität leben, die er hat? Think about this. Denk darüber nach. The truth is, if you live in submission to Jesus and in faith what that means, die Wahrheit ist, wenn du dich Jesus unterordnest und im Glauben daran lebst, was das bedeutet, All you have to do is look at the demons and they run from you. Brauchst du die Dämonen nur anzuschauen und sie laufen vor dir weg. See, Jesus showed up and the demons in the guy at the graveyards. Als Jesus auftauchte, hatten die Dämonen in dem Mann bei den Gräbern. They already were scared of him. Sie hatten bereits Angst vor ihm. Let me tell you something. Ich sage dir etwas. The devil is never scared of a Christian who doesn't yield submission to Jesus. Der Teufel hat niemals Angst vor einem Christen, der sich Jesus nicht unterwirft. He has no fear. Er hat keine Angst. But Christians who yield submission to Jesus, the devil is so terrified. Aber vor Christen, die sich Jesus unterwerfen, hat der Teufel eine Heidenangst. Now, I'm not talking about opening a door in your life or all of this thing. I'm not talking about that. Ich spreche nicht davon, eine Tür in deinem Leben zu öffnen oder all diese Dinge. Das meine ich nicht. But I'm talking of the spiritual realm recognizes authority. Ich spreche davon, dass die geistliche Welt Autorität anerkennt. And they recognize the highest authority which God gave to Jesus. Sie erkennen die höchste Autorität an, die Gott Jesus gegeben hat. Because Jesus said, all authority has been given to me. Denn Jesus sagte, mir ist alle Macht gegeben worden. And the moment you are submitted and yielded to Jesus, who is the carrier of all authority, und in dem Moment, in dem du dich Jesus, dem Träger aller Autorität, unterwirfst und dich ihm hingibst, the whole spiritual world recognizes your authority too. Erkennt auch die gesamte geistliche Welt deine Autorität an. So the angels are there to obey you. Die Engel sind also da, um dir zu gehorchen. The demons are terrified when you wake up in the morning. Die Dämonen haben Angst, wenn du am Morgen aufwachst. Even all the resources of heaven are all at your disposal. Sogar alle Ressourcen des Himmels stehen dir zur Verfügung. You can take everything that is yours from the heavenly realm very easily. Du kannst dir alles, was dir gehört, ganz einfach aus dem himmlischen Reich nehmen. Because now you're not living a selfish, self-focused life submitted to your own instincts. Denn jetzt lebst du nicht mehr ein egoistisches, selbstbezogenes Leben, das deinen eigenen Interessen, Begierden unterworfen ist. We should not make the spiritual world shake their heads when they look at our lives. Wir sollten die geistliche Welt nicht den Kopf schütteln lassen, wenn sie sich unser Leben anschaut. And say, we are all yielding in submission. Why don't his own children not yield in submission? Und sagt, wir unterwerfen uns kniend. Warum unterwerfen sich seine eigenen Kinder nicht? So I really want to challenge you. Ich fordere dich wirklich heraus. Live a life of yielding submission to Jesus. Lebe ein Leben in völliger Unterordnung unter Jesus. It's in the very beginning, Jesus said. Ganz am Anfang sagte Jesus. Let your kingdom come. Dein Reich komme. Let your will be done. Dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Wie im Himmel, so auf Erden. How is his will done in heaven? Wie geschieht sein Wille im Himmel? By all of the angels yielding submission to him. Indem sich alle Engel ihm unterordnen. And that's what he wants here on earth from us too. Genau das will er auch hier auf der Erde von uns. But he will never force us to do it. Aber er wird uns niemals dazu zwingen. Let's voluntarily yield submission to him every day. Wir sollten uns ihm jeden Tag freiwillig unterordnen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.